Hallo, hier ist eine Nachricht von Hannah und Natascha, die Co-Moderatoren des LUK-Podcasts Why I Move in Partnerschaft mit Nike. Wir machen eine Pause von unseren alltäglichen L-Rollen, um mit ein paar unglaublichen Frauen, von Filmstars bis hin zu Modeikonen, darüber zu sprechen, wie sie Bewegung in ihren wahnsinnig hektischen Alltag einbauen und vor allem, wie sie sich dabei fühlen. Außerdem werden wir von Nike-Coaches und Trainern hören, die ihre Expertentipps dazu geben, wie jeder Bewegung in sein Leben einbinden kann. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich auch. Why I Move in Kooperation mit Nike. Jetzt anhören. Wir haben letzte Woche versehentlich schon die Folge veröffentlicht, die eigentlich diese Woche hätte veröffentlicht werden sollen, und haben uns darum gedacht, damit wir diese Woche überhaupt was zu veröffentlichen haben, nehmen wir einfach mal einen kleinen 20-minütigen Zusammenschnitt aus unseren über 2 Stunden Bonusmaterial, weil da haben wir dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal wird heute tatsächlich eine Folge veröffentlicht, wie es sich gehört, und ein andermal haben wir ein bisschen Reklame, vielleicht das ein oder andere Abo auf Patreon oder Steady abzuschließen, weil nur da gibt's die Bonusfolgen unter bestimmten Voraussetzungen. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Holger. Hallo Andreas. Das hier ist jetzt nicht der Omnibus, sondern das ist der, wie haben wir es genannt, der Omnibonusbus. Omnibus-Bonus. Das hier ist die Bonusfolge, eine der Bonusfolgen. Ich muss dir das erklären, Andreas, du hast das noch gar nicht mitgekriegt. Wir finanzieren uns ja, zumindest hoffen wir, dass wir das tun, damit wir auch dir immer das Honorar weiterhin erhöhen können. Wir finanzieren uns ja durch Zuwendung, also Crowdfunding. Und es gibt halt Leute, die zahlen so viel jeden Monat, dass wir denen versprochen haben. Beziehungsweise, nee, wir haben versprochen, es gibt ab und zu mal eine Bonusfolge. Aha, du hast dich also wieder weit aus dem Fenster gelehnt. Genau. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder die Kartoffeln vom Feuer holen. So sieht's aus. Das hier ist also sozusagen eine Bonusfolge, die nur die Leute hören, die besonders viel Geld einwerfen. Und wie kann ich dir dabei helfen? Ich habe gedacht, um das Ganze irgendwie, ich habe halt gedacht, irgendwas musst du anbieten. Biete doch einfach an, wir reden einfach über einzelne Automodelle, Automarken, sowas, dass man so ein bisschen reinnördet. Und da wir hier diesen wunderbaren. Lass dir eine Grabbelkiste besorgen. Diese wunderbare Kiste mit Matchbox-Autos haben. Ist das eigentlich mittlerweile ein generischer Name? Matchbox-Autos? Ja, wie oder? Tempo, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Das war vielleicht früher mal eine Weile. Das ist ja eine Marke aus. Eine britische, glaube ich, Matchbox, Streichholzschachtel, weil die Autos eben wahrscheinlich so groß wie eine Streichholzschachtel waren. Also das, ja. Als ich klein war, das haben wir schon lange her. Gab es da überhaupt Matchbox? Na klar, da gab es Matchbox-Autos. Und die habe ich auch in großer Zahl gehabt. Richtig viele davon. Ein paar versprengte habe ich noch. Ich erinnere mich nur daran, ich hatte ein Lieblingsauto, aber ich weiß nicht mehr, welches das war. Warte mal, ich hatte. Also eins, was natürlich hervorsticht, ist der DB5, also das James-Bond-Auto. Von Gorgi Toys. Corgi, von denen hatte ich auch mal. Ja, und das war ein super Ding. Also, es war eine Nummer größer, eins, also größer als die hier. So groß, eins zu, weiß den Maßstab jetzt nicht mehr. Und da ging der Schleudersitz. Ja, da konnte man auf so einen kleinen Knopf drücken an der Seite. Da ging das Dach auf und dann flog der mit der Pistole, der hat so eine Pistole, der flog weg. Irgendwer hatte das und ich war voll neidisch. Ja, ja. So, aber ich komme aus kleinen Verhältnissen. Mein Opa hat mir das geschenkt, weiß ich noch. Da waren wir in Bayern im Skiurlaub und da brachte er mir das mit. Geil. Ja. Und dann hinten konnte man auf den anderen Knopf drücken, dann ging hinten vor der Heckscheibe diese Scheibe hoch, also damit die Bösen mit den MGs, der Kugelfang. Ja, genau. Und dann konnte man aus den Rattennarben die Reifenschlitzer rausziehen. Aber das war dann nicht Matchbox-Größe, sondern das war schon ein etwas größeres Modell. Wie diese 1 zu 43. Was man so in italienischen Spielzeugwarenläden übrigens extrem viel sieht. Ja, nein, also eine Nummer größer. Also jedenfalls ein super Auto. Und dann irgendwann war natürlich der aus dem Schleudersitz rausflog, war weg, weil er irgendwo hingeflogen war. Natürlich. Eine Weile lang konnte man die im Spielwarenladen, konnte man so eine kleine Tüte als Ersatzteil kaufen. Da waren dann 3 von den Dingern drin. Ach, geil. Naja, also das aber war nicht Matchbox. Matchbox waren dann, was hat man denn da für Autos? Da hatte ich einen, genau, das war ein Ford Bronco mit einer Anhängerkupplung. Auch geil. Und einem Boot hinten drauf, ein Bootsanhänger. Ja. Was man damit so. Nee, sowas hatte ich auch nicht. Ich hatte immer nur ganz einfache Autos. Und irgendwann gab es eine Firma, die hießen Siku. Und die hatten die besseren Achsen. Also Siku-Autos sind irgendwie immer besser gerollt, obwohl man damit eigentlich, habe ich damit nichts gemacht. Also das Einzige, was ich damit gespielt habe, wir hatten früher so im Wohnzimmer so einen Teppich, aber aus so Fliesen. Oder wie heißt das, ne? Also Teppichfliesen halt. Und das ist halt natürliche Straßen waren da angelegt. Ja. Und da weiß ich noch, dass ich da meiner Mutter immer tierisch auf den Sack gegangen bin mit, weil ich die ganze Zeit im Wohnzimmer so rumgefahren bin und so. Der kleine Holger, Mann, der fällt erst heute wieder. Das Geilste, und da habe ich mir, weiß ich gar nicht wann, paar Jahre her, steht jetzt bei mir rum und fängt Staub. Darda, kennst du Darda-Autos? Nee. Echt nicht. Matchbox-Größe mit so einem Rückzugsmotor. Ach, ja. Und die gab es dann so richtig, also dazu gab es dann Bahnen mit Loopings und allem Pipapo. Also das war irgendwie. Also die nächste, von den Hot Wheels, die nächste Generation. Hot Wheels, da gab es einen Katapult. Stimmt, von Hot Wheels gab es auch mal so eine Rückzugsmotoren, ja. Heißen die überhaupt Rückzugsmotor? Aufzugsmotor? Ja, sagt man so. Aber eigentlich, ich weiß immer, die muss man in so ein Katapult reinstecken und dann abschießen, dann pfiffen die ab. Aber da war der Antrieb nicht im Fahrzeug, sondern da war der Antrieb im Katapult. Ja, ne? Genau. Und bei Dada war der Antrieb im Fahrzeug und da konntest du sogar verschieden starke Motoren für kaufen und sowas. Sehr, sehr cool. Aber die waren sauteuer damals. Und da habe ich mir nämlich nochmal ein Dada-Auto gekauft vor ein paar Jahren. Wenn du dir schon eine Achtzylinderkarre holst, weil Achtzylinderkarren geil sind, dann willst du aber doch eine Karre haben, wo du nicht, also weißt du, wenn du dir so ein ML holst, der sieht halt scheiße aus. Und du willst doch, wenn du schon Kohle ausgibst und wenn du schon mal ernsthaft auch die Umwelt ruinierst, ja, dann willst du doch wenigstens eine Karre haben, wo du nicht jedes Mal, wenn du einsteigst, einen Stich kriegst, sondern wo du denkst, uah, geile Karre. Das willst du haben. Du gehst da viel zu komplex ran. Ich überhaupt nicht komplex. Du willst eine geile Karre vor der Tür stehen. Du willst doch nicht. Natürlich will ich eine geile. Also du kannst ja auch einen Dacia Logan mit 8 Zylinder hinstellen. Ist doch scheiße. Gibt's eben nicht. Ja, gut, davon abgesehen. Also erstmal grundsätzlich. Kauf dir doch ein Cortina. Grundsätzlich muss ja der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja. Aber so stillos kannst du doch aber gar nicht sein. Ich bin der Fisch. Ja, aber das ist doch. Pass mal, meine Tochter hat mir letztens gesagt, habe ich gesagt, guck mal da drüben, da fährt wieder so ein Auto, genau so in der Farbe will ich ihn haben. Und da sagt die, weißt du was, Papa, du bist viel zu sehr Ingenieur, du gehst immer nur nach den technischen Daten und wie das Fahrwerk ausgelegt ist und du hast überhaupt keinen Geschmack und keinen Sinn für Ästhetik. So sieht's aus. Ja? Du, geschmacklos bist du. Das Du, aber A, leck ich ja nicht am Auto und B, sehe es auch nicht, wenn ich drin sitze, der Sitz zu mir passt und die Sitzposition perfekt ist und ich damit gut um die Kurven komme, bin ich schon mal zufrieden. Wenn die Drivability, also die Response auf eine Gaspedalbewegung und wie die Automatik schaltet, beziehungsweise wie der Schalter. Was nutzt dir die geilste Altbauwohnung, wenn rund um deine Bude Plattenbauten stehen, wenn du rausguckst? Ja, stimmt. Ja, genau. So, und natürlich muss das das muss ja nicht das einzige Auto sein. Erstmal, Tatsache ist, ein V8 ist immer schon ein bisschen teurer. Ne? Du musst der springt unter 10 Litern gar nicht an. Nee, genau. Nicht? Und der war auch zu seinen aktuellen Zeiten, als er mal neu verkauft wurde, ein Auto mit einem V8-Motor, aber immer ein Oberklasse-Auto. Ja. Und selbst wenn man heute ein ehemaliges Oberklasse-Auto aus 5-Besitz für einen schmalen Taler kauft, die Unterhaltskosten sind immer noch Oberklasse. Das ist gigantisch, muss das sein. Ja, und die sind eher noch höher als von einem aktuellen Oberklasse-Auto, weil natürlich die Kiste dauernd kaputt geht und verschlissen ist. Gibt's nicht irgendwie vielleicht eine V8-Karre, die deine Ansprüche erfüllt, meine Ansprüche erfüllt und vielleicht ein H-Kennzeichen kriegt, damit du das Ding überhaupt irgendwie unterhalten kannst? Naja gut, ein H-Kennzeichen. Daimler Double Six. Ja. du musst es ja nun nicht gleich übertreiben. Ja? Erstmal hat der 12 sogar. Ja. Naja, da hast du noch 4 in Reserve, falls mal was kaputt geht. Falls mal ein paar ausfallen. Genau. Nee, also jetzt, nehmen wir mal an, einer stellt mir die Aufgabe, ein V8, der bezahlbar ist, für den man auch Ersatzteile kriegt, der gut fährt, der gut aussieht. Ja. Da bist du. S-Klasse? Ach, welche S-Klasse mit V8 sieht gut aus? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstens natürlich immer Geschmackssache. Nicht? Also pass auf, die erste S-Klasse, die es mit V8 gab, war der 116er. Nee, war der 109er? Ja, also die ja noch nicht S-Klasse hieß, also der Vorläufer von die alte S-Klasse. Kannst du, wenn du das in Limousine übersetzt, also die alte also S-Klasse ist die für die parallel mich zum Strich 8er lief. Ah, okay. Bis 72. Okay, das sind dann diese Dinger mit diesen riesigen Fensterflächen und sowas gewesen. Naja, also das war hier die Adenauer-Benz? Nee, Adenauer-Benz. War der 6-3er, der berühmte. Ja, war ein 109er. Ne? Okay. So, und die. Ja, aber das ist ja, das, da brauchst du eine Garage mit einem Wachschutz, wenn du so ein Ding besitzt. Naja, also 6,3er ist inzwischen wirklich teuer. Nicht? Aber ja. Da ist dann wieder die Frage, die haben zwar einen V8. Ja. Ja, dann haben die aber eben noch eine relativ altertümliche Einspritzung, die Jetronic. Ja. Dann haben die 108er, 109er haben ja noch Eingelenk-Pendelachse. Also ich weiß auch nicht, wenn man da, wenn es feucht ist, mal an die Hinterachse kommt, ans Gaspedal kommt, dann wird die Karre zum Rumkreisen. Eine Eingelenk-Pendelachse? Nein, die hat keine Einzelradaufhängung an der Hinterachse. Ja gut, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also Einzelradaufhängung, das ist für mich sowas aus den späten 80er Jahren. Ja, der knickt ein, richtig. Wenn der in der Kurve liegt, dann kriegt der plötzlich positiven Sturz. Also, krass. Ja, also der hat irgendwie eine ganz komplizierte Ausgleichsfeder in der Mitte, das ist das sogenannte Bogebein. Ne? Also gut, wir kommen schon wieder. Was willst du nicht haben, weil da willst du ja auch gar nicht. Ja, du, was heißt, will ich nicht haben? Wenn ich jetzt hier so ein AMG, also die rote Sau Lookalike habe, ja, dann. Rote Sau Lookalike? Naja, also jetzt sind wir da gelandet. Ja, nu ist doch. V8. Ja, also das war doch damals. V8 war das Überauto in den 60ern. Ne? Und irgendwann hat Mercedes in diese alte S-Klasse den M100 verpflanzt. Der M100 war der 6,3 Liter V8 aus dem Mercedes 600. Ja. Also die Staatskarosse. Ja. Ja, und der hatte damals, glaube ich, 250 PS. Und das ist ein Dreh ist für 6 Liter. Wenn aus heutiger Sicht, damals haben alle nur den Atem angehalten und einen Drehmoment wie eine Rangierlok. Ja. Ja. So, und dann kam Rudolf Uhlenhaut irgendwann mal auf die Idee, das Ding in eine kleine Karosse zu verpflanzen. Ja. Und der war damals, glaube ich, Entwicklungschef bei Mercedes. Oder ich weiß gar nicht, ob er hat es, glaube ich, nur abgesegnet haben, wieder irgendwelche Ingenieure nach Feierabend. Die hatten, hatten ein Coupé übrig, ein 111er, ja, also, aus dem Crash, der noch einigermaßen fuhr. Und haben gesagt, den nehmen wir jetzt und da bauen wir jetzt mal den dicken V8 ein. Was natürlich nicht einfach so Plug and Play ging. Da wurden also großartige Karosserieänderungen nötig. Und irgendwann sind sie mit dem Ding da mal übers Werksgelände kajolt, noch mit offenem Auspuff. Und daraufhin wurde Uhlenhaut aufmerksam und so, was ist denn da für ein Krach? Ja? Und dann ging er runter und sagt, oh geil, das machen wir mal zu Ende. Das Auto. Automobilentwicklung vom Feinsten. Ja? Genau. Na du, das konnten die natürlich nicht. Also da wurde immer noch ein Schäufele mehr und aus Sicherheitsgründen. Und das ging ja dann auch. Die Dinger fuhren. Ja. Und irgendwann kam eben der 300 SEL 6.3 auf den Markt. Ja. Und das war der. Ja. Und das war ein Auto, was also quasi beim Beschleunigen die Erdkrümmung verließ. Also so musste es eben sein, nach Meinung der damaligen Ingenieure. Und dieses Auto war die Basis für die heute sprichwörtliche rote Sau, weil nämlich zwei Ingenieure, denen war das alles zu langweilig. Die haben gesagt, ach, Mercedes, alles nur Limousinen, da ist überhaupt kein Drive dahinter, das ist überhaupt nicht sexy. Und die haben sich dann separiert und haben AMG gegründet. Ja. Ah, okay, das war eine Ausgründung aus also Mercedes-Benz. Also das waren zwei Daimler- oder Mercedes-Ingenieure, warte mal, Werner Aufrecht und ein Herr Melcher. Und die gingen dann nach, in irgendein Nest, wo sie da eine Scheune hatten, nach Groß-Affalterbach. AMG. Das sind die drei Buchstaben. Oh. Ja, Aufrecht, Melcher in Groß-Affalterbach. Okay. So, und die fingen an, eben dann aus diesem 300 SEL einen Sportwagen zu machen. Und da sagst du, hä, muss es denn gerade so eine fette, schwere Limousine sein? Die haben die Kiste eben so ein bisschen aufgehübscht, haben den Motor aufgemacht auf 6,9 Liter, haben richtige Reifen aufgemacht, um die Leistung auf die Erde zu bringen und sind dann, glaube ich, bei irgendeinem Rundstreckenrennen in Spa 1970, weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, erstmals angetreten mit dem Auto. Ja, auf, mit so einem riesigen Benz. Mit einer titanischen Karosserie und natürlich und die Rennszene. Was? Mercedes fährt wieder Rennen? Zu dem Zeitpunkt hat Mercedes überhaupt keine Rennserie bestückt, weil die sind nach diesem einen Unfall in Le Mans, glaube ich, als da so ein Silberpfeil in die Zuschauer rotierte, haben die sich komplett zurückgezogen. Ja. Ne? Und es war ja auch nicht Mercedes, sondern es war eben AMG. Die hießen noch nicht AMG, aber es waren die beiden. Und die haben das Ding ins Rennen geschickt. Und warte mal, wer fuhr? Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Jedenfalls, da fuhren, ich glaube, es war sogar Hans Heyer, also jedenfalls irgendein späterer DTM-Held. Mhm. Und Spa, ja, also in den Ardennen, Dreckswetter, Nebel, ja, und also man sah immer bloß dieses rot lackierte Monster mit, kam immer aus einer Wolke und verschwand wieder in der Wolke, ja, und infernalisches Motorengeheule, und die hatten eigentlich immer nur ein einziges Problem, Sprit. Ja. Weil die hatte, aber er war ja Platz genug im Kofferraum. Na, die hatte da ein 120 Liter Fass drin, aber es war trotzdem dauernd leer. Okay. Ne? Ja, und am Ende, also die haben dieses Auto, was vorher nie einer gesehen hatte und was auch noch nie ein Rennen gefahren hat, mit Schlag auf Platz 2 gekriegt. Ja. Ne? Von allen anderen. Da waren natürlich die großen Marken waren alle da. Ja, aber das ist, wenn mir jemand sagt, ich will ein V8 haben, das ist, was man... Genau, was und meine letzten Endes haben die ja nichts anderes gemacht, als die Amis gemacht haben. Nicht? Ja. Die haben ja auch, die Amis, da gab es ja eigentlich nur V8-Motoren in der Zeit. Und die konnten gar nicht groß genug sein. Ne? Also, weiß ich nicht, hatte mal einen Cadillac, der hatte 8,2 Liter Hubraum. Ja. Ja? Hubraum, nicht Verbrauch, Hubraum. Ist das wie ein Bus? Ja. Ja. Und ich meine, und also die ganz normalen Straßenautos aus der Zeit, so Ende der 70er, oder nee, nicht Ende der 60er. 70er, da waren die alle schon kastriert. Ölkrise, da haben die. Da war, das war ganz furchtbar. Ja, ja. Da hatte so ein 7,4 Liter, hatte dann 125 PS. Also, das war, das ging gar nicht. Also davor war es aber so, also die großen Mopars und so, wenn du da eine Ampel mal auf den Stempel getreten hast, dann hat sich der ganze Wagen verwunden, ne? Weil die wussten einfach nicht, wohin mit der vielen Leistung. Postkutschen, Fahrwerk, Starrachse, da ging es, wenn es geradeaus ging, war alles gut, aber wehe, es kam eine Kurve. Oder das wehe, es wurde mal ein bisschen gebirgig, dann kochten die Dinger. Also das ist auch nicht das Richtige, jedenfalls nicht im Serientrim. Nicht? Naja. Wäre dann auch was, wo man sich jetzt schon mal Gedanken darüber machen könnte, was hat denn heute oder aus den letzten 20 Jahren das Zeug zum Klassiker? Jetzt mal, abgesehen vom Motor. Da gibt es so eine Liste, existiert eine Liste. Echt? Ja, das gibt ja immer das Tal der Tränen. Das Tal der Tränen ist, also wenn die... Das Tal der Tränen ist, wenn der VW Corrado keiner haben will, weil er so scheiße aussieht. Ne? Genau. Und das ist aber, da muss man wirklich ein Gefühl für haben. Es gibt so ein paar Autos, das kann man heute schon absehen, die fangen schon wieder an zu steigen. Ja. Ja? Und also wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ich will da so einen zukünftigen Klassiker haben. Ja, wenn du heute 30 bist oder sowas, dann willst du vielleicht mit 50 oder mit 60, willst du... Genau, dann willst du das Auto deiner Jugend nochmal richtig schick gemacht, willst du fahren. Ja. Dann ist natürlich die Frage, wo stehen wir dann politisch? Ja? Wie sieht es dann aus mit Fahrverboten und Umweltzonen, mit dem H-Kennzeichen? Hast du da so einen generellen Freifahrschein? Oder generell vielleicht. Also ich oder glaube, ist es dann nur noch Moving Art? Das ist dann Moving Art. Wir werden in 30 Jahren werden wir autofreie Innenstädte sehen. Du kommst dann mit so einem Ding gar nicht mehr in die Stadt. Man will es ja auch nicht. Das will ich ja heute auch nicht. Du willst damit irgendwie gemütlich über die Landstraße knattern. Mit deinem V8er blubbern. Ne? Er muss ja nicht unbedingt ein V8er sein, kann ja irgendwas anderes sein. Ein schöner Reihensechser ist ja auch nicht schlecht. Eine Ente meinetwegen auch. Also, aber das ist ja wirklich die Frage, was stelle ich mir heute weg? Ne? Also welches dieser Wegwerfprodukte, weil es waren alles mal Wegwerfprodukte, das waren alles mal Gebrauchsgegenstände. Von den aktuellen Autos. Das ist schon echt krass, weil... Na guck mal, jetzt läuft... Wenn du so überlegst, Ford Granada. Wenn ich heute... Ich habe die Tage habe ich in Friedrichshain einen Granada gesehen, und zwar diesen alten, dieses Coupé noch. Konsul. Und dann, genau, auf dem Niveau habe ich einen gesehen, aber auch schon gut angerostet. Also war muss Konsul 1700 mit dem 17M V4. Und ich habe aber gedacht, boah, wie geil ist das denn? Damals hast du halt die Karren einfach kaputt gefahren, weggeschmissen, fertig. Genau. Naja, so ist es. Nicht? Heute. Würde jetzt, der ist noch nicht ganz so weit, ein Toyota GT86. Das ist der Celica ist das, ne? Was früher Celica hieß. Das ist so eine Kooperation mit Subaru. Ja. Da heißt der GPRC, so eine komische Buchstabenkombination. Ja, was ist das? Ist eine Limousine oder was ist das? Nee, das ist ein klassischer Sportwagen. Lange Haube, 2+2, Heckantrieb. Der heißt 86, weil er 86 Zentimeter, glaube ich, hoch ist. Ja. Das heißt, ich komme da eh nicht mehr rein. Aber raus nur beim Korkenzieher. Genau. Ja, und die Kiste, der hat, glaube ich, was hat der für, hat der auch einen Sechszylinder? Ich glaube, der hat sogar einen Sechszylinder drin, einen Sauger. Ja. Was bestimmt auch, gibt es den MR2, gibt es den noch, den Toyota, wird der noch gebaut? Den gibt es, glaube ich, wieder. Müsste ich auch noch mal gucken. Aber das war auch so eine Karosserieform, wo ich immer dachte, das könnte mal was werden. Gab es ja mehrere Varianten. Ne? Fiat Spider. Den werden sie irgendwann wieder einstellen. Und den haben sie schon eingestellt. Den haben sie schon wieder eingestellt? Der ist jetzt schon wieder eingestellt. Ja. Der wird nicht mehr, also das ist ja ein MX-5 im Fiat-Look. Ach komm, ja. Technischen MX-5. Ja. SUVs gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja, die gibt es ja erst seit, wann kam der erste SUV? War Porsche mit angefangen, oder? Da war die SUV-Welle schon im vollen Gange. Der erste echte SUV war eigentlich der Range Rover. Stimmt. Und den gab es ab 76. Stimmt. Ein Auto, das habe ich auch nie verstanden, dieses Auto. Ja, aber Wahnsinn. Weil ich halt auch, ich verehre das, damit kriegst du mich dann. Ja. Da bin ich dann auch, da werde ich dann schlagartig konservativ. Einen langen Defender. Ja? Ja, aber das ist ja wiederum. Damit kannst du mir immer eine Freude machen. Es ist aber wiederum kein SUV. Nicht? Also die Vorgänger waren eben Jeep, Land Rover, G-Klasse. Ja, ja. Ja, und dann vielleicht noch das Busch-Taxi, also der Toyota Land Cruiser. Gut. Was ist eigentlich aus diesem Tesla-Pickup geworden, dieses komische, um mal über schlechtes Automobildesign zu reden? Nee, das war doch so ein PR-Gag. Ne? Ach so. Ist das je gebaut worden? Ich weiß es gar nicht. Wüsste nicht. Dieses eckige, wie hieß der denn? Aber da bin ich nicht sicher. Cybertruck. Der Cybertruck, genau. Der ist, also der ist, bei Tesla wird ja immer viel angekündigt und dann dauert es eine Weile, bis es dann wirklich kommt. Ja. Nicht, ob der noch kommt oder ich weiß es nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also da müsste ich jetzt selber nachgucken. Das sind Geländefahrzeuge. Ja. Und der Beste kommt jetzt gleich noch um die Ecke gefahren hier hinten. Pass auf. Also, da ist er, Willys MB. Ne? Genau. Der in den 40er Jahren eben für die US-Armee gebaut wurde als Wegwerfauto letzten Endes. Nicht? Das war ja ein Wegwerfauto. War leicht, ja, sollte überall an allen Kriegsschauplätzen einsetzbar sein. Konntest halt einfach aus dem Fallschirm im Flugzeug abwerfen, am Fallschirm gehen. Ja, genau. Nicht? Und hat auch funktioniert. Ja, also nicht, du konntest last stehen lassen. Ja. Last but not least, deswegen ist der eben so legendär. Nicht? Und der Name Jeep, da gibt es ja mehrere Erklärungen. Ach. Ja, also eigentlich Jeep war ja, also GP, General Purpose. Also, ja, also das ist eine. Ein Zweckfahrzeug. Das ist eine Erklärung dafür. GP, und dann gab es noch so einen anderen, so einen Comic-Charakter, der hieß auch Jeep. Und dann munkelt man, die GIs hätten den Wagen nach diesem Comic-Charakter benannt. Aber ich glaube eher GP, General Purpose, ist besser. Ja, also das klingt auf jeden Fall plausibler, weil GI ist ja auch von Government Issued. Ja, ja. Genau, könnte schon passen, nicht? Ja, dazu, ja. Genau. Naja, und damit ging es alles los. Nicht? Also ja. Das war sozusagen wirklich der erste echte Geländewagen. Gab es den Kübel nicht früher, diesen VW? Jein, wobei der ja keinen Vierradantrieb hatte. Nicht? Der, okay. Der basierte ja auf dem KDF-Wagen. Mhm. Der Kübel hatte allerdings die Portalhinterachse, die es dann später im T2 gab, also im VW-Bus. Was heißt ja. Portal hinter? Naja, da ist die quasi die Flucht, der Mittelpunkt der Achse der Antriebsräder liegt etwas unterhalb des eigentlichen Antriebs. Da ist nochmal ein Zahnrad drüber. Okay. Also man hat eine Untersetzung, wenn man will, oder eine Übersetzung und erhöhte Bodenfreiheit. Und darauf kam es an. Nicht? Und der Kübelwagen ist ja deswegen im Afrika-Feldzug von den Ägyptern auch immer das deutsche Kamel genannt worden, weil er eben überall da durchkam, wo sonst nur noch Kamele durchkamen. Und der hatte keinen Vierradantrieb, der war aber leicht, hatte eine hohe Bodenfreiheit und eine gute Last durch den Heckmotor auf der Antriebsachse. Okay, ja. Und war eben, also für die damalige Zeit war der echt cool. Nicht? Es gab ja auch Vierradgetriebene. Nicht Kübel, aber den Schwimmwagen zum Beispiel. Aha. Der konnte also nicht nur Vierradantrieb, sondern auch noch schwimmen. Und dann gab es noch einen, das war auch noch so ein Sondermodell, das war der sogenannte Kommandeurswagen, glaube Typ 87. Der hatte den Vierradantrieb und die Schwimmfähigkeit des Schwimmwagens, aber eine Käferkarosserie. Ach. Und oben noch so ein Deckel, wo der Herr Kommandeur dann rausgucken konnte. Ne? Das ist ja geil. Also, sieht man sowas heutzutage noch? Oder sind die alle? Die sind natürlich weitgehend im Zweiten Weltkrieg unter die Räder gekommen, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es gibt noch so ein paar, also natürlich in Museen. Und wenn einer so ein Ding hat, also es gibt ein paar Amerikaner, die haben die dann als Kriegsbeute mitgenommen. Ja. Unbezahlbar. Ja. Also ein Kommandeurswagen heute, ein original, nachweislich echten Kommandeurswagen, der ist fett sechsstellig. Ja. Also, okay. Ja, und auch normale Kübel, also nicht den Bundeswehrkübel, also der Typ, wie hieß der? 181, genau, das war der quasi der Nachgänger des originalen Kübelwagens. Ja. Technisch sehr ähnlich, aber eben ohne Portalhinterachse, also der hatte nicht die erhöhte Bodenfreiheit. Aber der war ja lange Zeit für die Bundeswehr das Standardfahrzeug. Ja. Und der etwas bessere, auch kübelähnliche Porsche Jagdwagen, der ja in der gleichen Ausschreibung damals mit. Das habe ich noch nie gehört. Musste mal googeln. Ja. Porsche Jagdwagen sieht auch fast so aus wie der Urkübel. Und der hatte natürlich wirklich Vierradantrieb. War also ingeniös gebaut, aber zu komplex und damit auch zu teuer. Und deswegen ist der eben dann in einer Miniserie vielleicht noch gebaut worden, um die Bundeswehr zu bemustern, kam aber eben nicht in den, gewann die Ausschreibung nicht, sondern das war eben VW mit dem. Ja gut, du willst Komplexität willst du nur wirklich nicht haben bei einer Armee. Nee. Ne? Das ist eigentlich eine traurige Geschichte, die wir jetzt gerade erzählt haben, ne? Naja, du, tempi passati, ne? Die Zeit bleibt nicht stehen. Irgendwann braucht man gar keine Fahrzeuge mehr, weil man sich dann, so wie Scotty eben beamt, da wird man als Datensatz irgendwo hin transportiert. Ja, oder diese Röhren wie aus Futurama, das ist ja auch irgendwie. Genau, also Holger Klein in der Rohrpost, ich stelle mir gerade vor. Aber das ist eine ganz andere Sendung, Andreas Kessler, vielen Dank. Mach's gut, ciao. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.